haben wir keinen Unterricht gehabt, weil ich nicht da bin, nicht da war. Ich habe kurze Mau'iza gemacht, aber Barakallahu fikum, Jazakallahu khairan, das war nicht jetzt der Unterricht. Und deshalb, weil wir heute ein bisschen Zeit haben, Barakallahu fikum, Jazakallahu khairan, dann fangen wir mit dem Buch von Buch des Benehmens. كتاب الأدب من رياض الصالحين بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا كتاب الأدب الأدب ما هو أولا الأدب المقصود به هنا هي الأخلاق التي يحملها الإنسان وهي أنواع كثيرة إذن الأدب أخلاق يرحمك الله يحملها الإنسان يتأدب بها وهي عفوا كثيرة شفاك الله منها هذه الأخلاق الكرم الشجاعة طيب النفس الحياء فيتخلق الإنسان بهذه الأخلاق التي انتبه التي يمدح عليها يمدح عليها الإنسان وليس يذم عليها طبعا في زماننا غير لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة سيم خداعة يخون أي يصدق فيه الكاذب يكذب فيها الصادق يخون فيها الأمين يؤمن فيها الخائن هذا عادي ولكن في دين الله سبحانه وتعالى هناك أخلاق كلما تأدب بها الإنسان عند أهل الفضل عند أهل الفضل وأهل الخير لما يروها في الإنسان يعني يغبطوه عليها مثل الكرم والشجاعة طيب النفس طلاقة الوجه حسن الكلام إلى غير ذلك من هذه الآداب وبدأ المؤلف بأمر عظيم حقيقة رحمه الله تعالى بدأ بباب بارك الله فيكم بدأ بباب الحياة وفضله تبه والحث على التخلق به بدأ بالحياء باب الحياء وفضله والتخلق به والحث عفوا على التخلق بارك الله فيكم بوخ دس أدب أدب هي هاتمن من بنيمن بس كمان زاغن بس بنيمن بس بدودة الأدب بس بدودة بوك بنيمن Das sind bestimmte Eigenschaften, die der Mensch hat. Und diese Eigenschaften, wenn man das hat, dann wird man dafür gelobt. Das wird bei den Leuten, die, sage ich jetzt, die den richtigen Iman haben, bei den vernünftigen Menschen übrigens, nicht nur bei den Muslimen, sondern bei den Leuten, die vernünftig sind, die Prinzipien haben, bei den Menschen, die gerade sind. Diese Benehmenseigenschaften, die der Mensch hat, die sind für sie, die sind begeistert davon. Und diese Eigenschaften, die der Mensch hat, die sind verschieden. Wie zum Beispiel Großzügigkeit. Tapferkeit. Scham. Schamhaftigkeit und andere Eigenschaften, wenn du die hast, dann wirst du dafür gelobt. Und die vernünftigen Menschen, die Menschen, die, sage ich jetzt, richtig denken, die sind begeistert davon, wenn der Mensch diese Eigenschaften hat. Barakallahu fikum, wir sprechen über das Buch von Al-Adab. Al-Adab bedeutet auch Verhaltenseigenschaften oder Erziehungsmerkmale in unserer Religion. Verhalten, Benehmen, Erziehung. Alles zusammen macht Al-Adab. Wie du dich verhältst, was du vom Benehmen hast. Ja, Verhalten, Benehmen und Erziehung. Also deine Erziehung in einer Sache, wo du erzogen bist. Deshalb du merkst zum Beispiel, bei den Leuten, die bei Gelehrten gelernt haben, die haben total ein anderes Benehmen und Verhalten, als bei den Leuten, die überhaupt nicht gelernt haben bei Gelehrten. Die haben nur gelesen oder auswendig gelernt. Du merkst, bei den Leuten, die schon Erfahrung haben mit solchen Themen, die sind total anders als bei den anderen. Und der Autor, rahimahullah ta'ala, hat dieses Buch angefangen, subhanallah, mit einer sehr schönen Eigenschaft, und zwar Schamhaftigkeit. Schamhaftigkeit, ihr Vorzug, Fadl, und Ansporn, sie nachzunehmen. Also die Scham nachzunehmen. Na? Nachzuahmen. Entschuldigung. Kapitel 4 und 8 ist Barakallahu fikum. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان فإن الحياء من الإيمان الحديث عند البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم الحياء خير كله أو قال الحياء كله خير يعني الحياء خير كله أو كله خير صلوات ربي وسلامه عليه. طبعا قال طبعا عن عمران ابن حسين هذا هو 787 عن عمران ابن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير الحياء لا يأتي إلا بخير متفق عليه وفي رواية مسلم الحياء لا يأتي إلا بخير وفي رواية مسلم الحياء خير كله أو كله خير بارك الله فيكم الحياء صفة في النفس انتبه صفة في النفس صفة في النفس تحمل الإنسان على فعل انتبه ما يكون جميلا جيدا وترك ما يكون سيئا أو شائنا صفة عند الإنسان لما يخالف خلق معين وهذا الخلق هو في الدين من الدين من الأخلاق الطيبة الإنسان يرى يريد يخالفها، إنما هو عنده حياء. فالحياء مع الله هو ترك الحرام وترك ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه والإتيان بالخير، ومع الناس هو أن يترك السيء معه وأن لا يترك ما ينبغي عليه فعله. والحياء من الإيمان. ما معنى الحياء من الإيمان؟ أي أنه من درجات الإيمان ومن شعب الإيمان، من شعب الإيمان. الحديث الذي بعده بارك الله فيكم، الحديث الذي بعده يبين هذا المعنى، وهو من حديث أبي هريرة رضوان الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون، أو بضع وستون شعبة، فأفضلها أو فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. يعني ممكن 73 ل 79، 63 ل 69 قطعة أو خصلة فأعلاها وأفضلها لا إله إلا الله، وأدناها أن تزيل ما يؤذي كحجر أو شوك أو طين أو رماد أو قذر ونحو ذلك. والحياء من هذه الشعب. فلذلك إذا كان الإنسان حيي، تراه يكون مستقيما مع الناس، يكون صاحب خير وصاحب كلام طيب، يراقب حركاته ويراقب سكناته ويراقب أقواله أقواله وأفعاله، يراقبها. أما إذا لم يكن حيا فيفعل كل شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وهو عند البخاري: إنما أدرك الناس مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحديث له معنيان: معنى إذا لم تستحي من الحق لأنك تفعل الحق فاصنع ما شئت، والمعنى الآخر إذا لم تستحي من الله ثم لم تستحي من الناس فافعل الشر كما شئت وحسابك على الله. تهديد، مرة وعد ومرة وعيد. فلذلك الحياء خير كله، وما يأتي الحياء إلا بخير. بعض الناس يقول لك شلون يعني إنسان يستحي هذا خير؟ نعم، فرق، بين أن يكون الحياء صفة نقص، وهذا لا يكون في الحياء، إنما يكون في غير شيء، يكون في الجبن. وفرق بأن يكون الحياء في الخير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. شلون العذراء؟ المرأة التي لم تخرج على الرجال ولم يراها الرجال، كيف تكون حية إذا رأها رجل؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، ولكن لا يستحي من الحق. حق ما في، هذا حق، ما في استحياء، إنما الذي يستحي من الحق إنما هو سرجبان في الحق. وفرق بين الحياء والجبن، فلذلك بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا، الحياء والأدب والتخلق أولا مع الله ثم مع الناس. وأما الحديث فبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه الثالث، بين فيه صلوات ربي وسلامه عليه أن الإيمان أن الإيمان شعب خصال وقطع، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق أو من الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. شوف، سبحان الله من الإيمان، الحمد لله من الإيمان، الصبر من الإيمان، الحياء من الإيمان، والحياء انكسار يكون في القلب، انكسار يكون في القلب، وخجل للفعل ما لا يستحسنه الناس وما لا يحبه الله. فالحياء من الله ترك الحرام وفعل الواجب، والحياء من الخلق عدم ظلم الناس وعدم الاتيان بشيء يكسر الإنسان بين في حياته بين الناس. انتبه لهذا يا رعاك الله. ولأننا ذكرنا الحديث، بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا، إذا نتابع مع الحديث الآخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال من حديث أبي سعيد، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفوا حديث أبي سعيد الخدري، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. قال العلماء حقيقة الحياء، انتبه، خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. وروينا عن أبي القاسم الجنيد رحمه الله قال الحياء رؤية الآلاء ورؤية التقصير، الآلاء النعم ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى حياء. الإنسان لما يشوف النعم اللي عليه ولما يشوف التقصير الذي عنده فيستحي من الله سبحانه وتعالى. أما الحق فلا يستحيا منه. ولذلك هذه الكلمة التي نسمعها اليوم من كثير من الناس لما يقولون إن الله لا يقول لا حياء في الدين، كلام باطل. حياء من الحياء من الإيمان، وإنما إن الله لا يستحي من الحق، نعم لا يستحيا من الحق، نعم. فذا قالت عائشة رضوان الله عليه كما عند رضوان الله عليها كما عند مسلم، نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فأتت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن الشيء الذي يستحي أن يسأل الرجال عنه. ولذلك لما أتى ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ماعز بن مالك، وأقر بالزنا فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يسأله حتى أنه لم يعرض، وإنما سأله بالحرف، حتى أنه قال له في آخر الأمر حتى غاب ذاك منك في ذلك منها، كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر. حتى هذا يعني، شوف المرود هذا اللي في المكحلة الذي يكون، قال له حتى هذا لا. وطبعا في كلمة النبي صلى الله عليه وسلم قالها، يعني كلمة اليوم تستخدم في العامية بين الناس، الناس تستحي منها هذه الكلمة، ولكن يا أخوة النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرض، قال له لعلك كذا لعلك كذا لعلك كذا، حتى وصل إلى أنه يعني سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن كلمة الجماع بغير تعريض صراحة، فلما قال نعم سبحان الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يعني أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاق. فذاك الإنسان لا يستحي من الحق. وأم سليم أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله، فقالت له يا رسول الله، انتبه الحديث عند البخاري ومسلم كذلك عند أبي داود، وغيرهم. قالت له: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء. فقالت لها أم سلم، قالت لها: فضحت النساء رضوان الله عليه. لكن شوف، فقالت: إن الله يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. شوف الكلام الجميل، ما في حق، في حق، ولكن هذا لا يعني أن الإنسان لا ينظر إلى وضع الناس. طبعاً الناس في كلمات اليوم لو قيلت لهم، الناس يعني حتى لو كان ما تعلموا الحق وما فهموا مثل هذه المعاني. فذاك بارك الله فيكم، الكلام البذيء والأفعال السيئة كلها ليست من الحياء. فأسأل الله العافية والسلامة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الحياء ومن أهل الإيمان. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إذن أحاديثنا لهذا اليوم التي تكلمنا عليها، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، هي كالتالي: أولا، بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. الحياء من الإيمان، متفق عليه. وعن عمران ابن حسين رضوان الله عنهما قال، أو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو الحياء كله خير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، عند البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه، متفق عليه. قال العلماء: حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. وروينا، قال أنه وروينا عن أبي القاسم الجنيد رحمه الله قال: الحياء رؤية الآلاء، أي النعم، ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى حياء. صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الحياء. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. شام حفتشكا، das ist eine Eigenschaft. Und das ist sehr schön angefangen vom Autor mit dieser Eigenschaft. Weil diese Eigenschaft, wenn man die hat, wenn man diese Eigenschaft hat, dass man total ein anderer Mensch. Dass man ein Mensch, der sich schämt. Was bedeutet sich schämen? Schamhaftigkeit ist eine Eigenschaft, die ein Mensch hat. Diese Eigenschaft lässt den Menschen das Verabscheuliche oder das Schlechte meiden und das Gute praktizieren oder begehen. Das ist Al-Haya. Das ist eine Eigenschaft bei dir, bei mir. Was schlecht ist, meiden wir. Was gut ist, tun wir. Aber gut und schlecht sind zwei. Einmal, gut, pass auf. Gut bedeutet einmal gut für Allah und einmal gut für die Diener, sagen wir, oder Menschen. Wer gut zu Allah ist, normalerweise, meistens, ist er automatisch gut zu den Dienern. Wer gut zu den Dienern ist, ist nicht automatisch gut zu Allah. Es gibt viele Leute, die gut zu den Menschen sind. Aber zu Allah, die erkennen Allah nicht. Deshalb auch Haya, Schamhaftigkeit, hat auch, barakallahu fikum, zwei Linien. Einmal vor Allah und einmal vor seinen Dienern. Deshalb, man sollte sich schämen vor Allah. Was bedeutet sich schämen vor Allah? Indem man keine Sünden begeht, nicht Schlechtes tut, indem man die Verpflichtungen praktiziert, indem man das tut, was Allah befohlen hat. Von den Dienern, Schamhaftigkeit, das heißt, man tut das nicht, was die vernünftigen Menschen, die Menschen, die Prinzipien haben, man tut das nicht, was schlecht für sie ist. Und man tut, was die Leute als gut sehen. Das ist eine Eigenschaft im Herzen, dass man traurig wird, wenn man etwas Schlechtes tut. Oder wenn man was Schlechtes sagt. Oder wenn man etwas Schlechtes verinnerlicht. Das ist Schamhaftigkeit in unserer Religion. Eine Eigenschaft. Al-Junaid sagte, das ist zwischen Anerkennen der Gaben, die wir vor Allah subhanahu wa ta'ala bekommen haben, und Anerkennen von Taqsir, das bedeutet Anerkennen, barakallahu fikum, von Mangel. Du erkennst an, was du von Gaben bekommst. Und du erkennst an auch, oder du erkennst, dass du Mangel hast und dass das nicht macht. Was dazwischen ist, ist Schamhaftigkeit. Wer sich vor Allah nicht schämt, wird sich vor den Menschen nicht schämen. Aber wer sich vor Allah nicht schämt und vor den Menschen auch nicht schämt, dann ist diese Person verloren. Und wer sich vor Allah schämt, dann vor den Menschen schämt, der ist richtig. Aber schämen heißt nicht ein Schüchtern sein. Es gibt großen Unterschied zwischen Schämen und Anschüchterung. Was ist der Unterschied? Schämen ist bei den Themen, die richtig sind. Einschüchtern ist, man kann, sage ich jetzt, jemand macht mit dir Unrecht und trotzdem schämst du dich. Das ist nicht Schämen. Das ist Angst und Feige und Einschüchtern. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Inna Allah la yastahi min al-haq. Allah schämt sich nicht vor der Wahrheit. Allah schämt sich nicht vor dem Recht. Wenn du Recht hast, dann brauchst du dich nicht zu schämen. Und du kannst dein Recht fördern und verlangen. Aber wenn du Sünden begehst oder schlecht machst, dann musst du dich schämen. Aber wenn du Recht hast und trotzdem du lässt dich einschüchtern, dann ist das kein Schamgefühl. Wir müssen zwischen Schamgefühl und zwischen einschüchtern Gefühl unterscheiden. Barakallahu fikum, sagt man nachher. Und das Schönste ist dabei, ist Barakallahu fikum, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns das natürlich erklärt hat. Erstmal, es gibt eine Überlieferung, ich fange damit an. Und zwar, das ist nicht jetzt hier, aber Barakallahu fikum, sagt man nachher, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns erzählt, er sagte, innama ma adraka an-nas min kalam an-nubuwwati al-ula. Was den Leuten von der ersten Prophetentum erreicht hat oder noch erreicht hat, ist, idha lam tastahi fasna' ma shi'ta. Wenn du dich nicht schämst, dann tu was du willst. Wenn du dich nicht schämst, tue alles, was du willst. Diese Überlieferung hat zwei Bedeutungen. Die erste Bedeutung. Wenn du dich nicht schämst, schon pass auf jetzt bitte, zwischen Zeilen, Gutes zu tun. Wenn du dich nicht schämst, Gutes zu tun, dann tue alles, was du willst. Du brauchst dich nicht zu schämen. Du tust Gutes. Das ist die erste Bedeutung. Gut. Die zweite Bedeutung, pass auf jetzt, zwei. Wenn du dich nicht schämst vor dem Schlechten, dann tue alles, was du willst vom Schlechten. Das ist natürlich hier Warnung. Das heißt, tu, was du willst vom Schlechten, aber du wirst eine Abrechnung bekommen. Das ist die erste Bedeutung, das ist die zweite Bedeutung. Deshalb, man muss sich schämen, wenn man Schlechtes tut. Aber wenn man Gutes tut, dann braucht man sich nicht zu schämen. Aber in unserer Zeit ist natürlich alles durcheinander geworden. Pass auf heute, wenn du Bart hast, dann schämst du dich vor den Leuten, weil die Leute dich komisch anschauen. Wenn die Frau sich bedeckt, dann soll sie sich schämen. Weil sie sagt, schäm dich, schau mal dein Bart, subhanallah. Ich soll mich schämen, wenn ich die Sunna des Propheten praktiziere. Wer sollte sich schämen eigentlich? Derjenige, der Haram begeht und die Schlechtes macht und die gegen Religion verstoßt? Oder derjenige, der Allah fürchtet? Subhanallah. Aber der Prophet s.a.w. hat immer die Wahrheit gesprochen. Er sagte sallallahu alaihi wasallam, vor dem letzten Tag werden täuschende Jahre kommen. Vor dem letzten Tag werden täuschende Jahre sein oder kommen. Was passiert in dieser Zeit? Der Lügner wird als glaubwürdig eingestuft und der Glaubwürdige als Lügner, der Treue als Untreue und der Untreue als Treue und die Ruwaybida, Ruwaybida, Ruwaybida werden sprechen, werden reden, werden laut reden. Da hat man gesagt, oh Gesandte Allahs, wer sind Ruwaybida? Der sagte, Ar-Rajul Tafeh yatakallamu fi amri al-amma. Der Unwissende, der Ahnungslose, der Niveaulose spricht über große Themen. Allahu Akbar. Als ob der Prophet s.a.w. in Deutschland wäre. Hey, Wallah. Wallah al-Azim. Als ob der Prophet s.a.w. mit uns wäre. Schau mal, das ist eine Person, der kann noch nicht Ayah vom Koran, der kann noch nicht zwei Hadithe, der kann noch nicht vom Islam und der redet über große Themen. Und diejenigen, die Wissen haben, was man sieht, die schämen sich, über Themen zu sprechen, weil sie Angst haben, nicht, dass sie Fehler begehen. Und das ist hier, Barakallahu fikum, idha lam tastahi, fasma' ma shi'ta. Dann kommen wir zum ersten Hadith, und zwar 686 bei mir, 681 bei euch, wir haben fünf Hadithe Unterschied. Und zwar Ibn Umar, radhiyallahu anhu, berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam an einem Mann, der Ansar, vorbeikam. Ansar, die Leute aus Medina. Als dieser seinen Bruder ermahnte, schamhaft zu sein, oder er ermahnte ihn bezüglich Schamhaftigkeit, da sprach der Gesandte Allahs zu ihm, lass ihn den Schamhaftigkeit gehören, den Schamhaftigkeit gehört zum Iman. Schamhaftigkeit gehört zum Iman. Zum Iman. Das Hadith ist bei Bukhari und Muslim. Imran ibn Hussein, radhiyallahu alayhim, berichtete, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, 682 für euch, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, Schamhaftigkeit kann nur Gutes einbringen. Das ist bei Bukhari Muslim. Nach Muslim sagte er, Schamhaftigkeit ist durch und durch gut. Oder sagte, jegliche Schamhaftigkeit ist gut. Abu Hurairah berichtete, dass der Gesandte Allah sagte, der Iman besteht aus 73 bis 79 Bestandteilen. Oder 63 bis 69 Bestandteile. Der beste von ihnen ist, dass man ausspricht La ilaha illallah. Und das geringste davon ist, dass man etwas auf den Weg räumt, das Schaden verursacht. Schamhaftigkeit ist ein Bestandteil des Imans, das ist bei Bukhari und Muslim. Abu Sa'id al-Khudri überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, oder dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam schamhafter war als eine schamhafte Jungfrau, so dass man an seinem Gesicht ablesen konnte, wenn er etwas sah, was ihm nicht gefiel, das war Bukhari Muslim. Nach Ansicht den gelehrten Ulama, es war Schamhaftigkeit, ein Benehmen, das den Menschen dazu bringt, das Böse zu lassen oder zu untersagen und ihn daran hindert, das Recht anderer zu beschneiden. Nach Abu al-Qasim al-Junaid, rahimahullah, ist Schamhaftigkeit die Fähigkeit, Wohlstand und Mangel zu erkennen, woraus sich ein Zustand der Schamhaftigkeit ergibt. Barakallahu fikum, das sind natürlich hier vier Hadithe, die hier erwähnt worden sind. Al-Iman, Al-Haya'u min al-Iman. Das bedeutet, Schamhaftigkeit gehört zu Iman. Pass auf, Al-Iman, ja, Al-Iman, du brauchst erstmal für Iman wissen, was Iman, was La ilallah ist. Dann musst du überzeugt sein und das verinnerlichen, Überzeugung. Dann musst du das sagen, bestätigen mit seinen Worten und dann hier handeln. Das Ganze hier ist Al-Iman. Und Al-Iman ist Wort, Herz und körpermäßig. Diese, der Prophet sagte, etwas und 60 oder etwas und 70. Das heißt nicht nur 60 oder 70 Bereiche oder Teile, sondern die sind mehr. Damit wir versuchen immer das Gute zu machen. Aber eins davon ist Al-Haya. Eins davon ist Al-Haya, Schamhaftigkeit. Und man sollte sich schämen. Und deshalb der Mann, Ibn Umar sagte, der Prophet Sassam kam vorbei an eine Person von Al-Ansar, von Medin. Er ermahnte seinen Bruder mit Haya. Der sagt ihm, Al-Haya ist von ihm. Und in der anderen Bild ist auch von ihm. Und dann sagte der Prophet Sassam auch, Al-Haya bringt nur Gutes. Und alles ist in Haya gut. Das wird Schamhaftigkeit. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam selber hat sich so geschämt wie eine Jungfrau. Normalerweise eine Jungfrau, sie schämt sich vor den Männern oder bei Männern zu sein. Und wie sie sich schämt, ja, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich mehr geschämt als sie. Und als ihm nicht gefiel, etwas nicht gefiel, man hat das in sein Gesicht eingelesen, Salawatu Rabbi wa Salamu alayhi. Deshalb, Barakallahu fikum, Barakallahu fikum, wir müssen aufpassen. Wir müssen aufpassen. Heute hören wir bei manchen Leuten, der sagt hier, La haya'a fi d-din. Es gibt kein Schamgefühl in der Religion. Das stimmt nicht. Schamgefühl ist von Religion. Aber man sagt, Inna Allah la yastahi min al-haq. Allah schämt sich nicht vor der Wahrheit, vor dem Recht. Deshalb, wenn du Recht hast, dann brauchst du dich nicht zu schämen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns beigebracht, was Schämen bedeutet. schämen bedeutet, der Prophet sallallahu sagte, فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ. Er sagte, Allah subhanahu wa ta'ala, man sollte sich vor Allah subhanahu wa ta'ala mehr schämen, als dass man eifersüchtig ist auf seine Frau, indem man das Gute tut und das Schlechte meidet. Indem man, und deshalb barakallahu fikum, man muss sich vor Allah schämen, indem man weiß, Allah sieht mich. Und dieses Herz, im Herzen gibt es eine Eigenschaft, dass man was Schlechtes nicht tut und was Gutes ist, tut. Wenn man sich vor Allah nicht schämt, dann sollte man sich vor den Leuten schämen. Wenn man sich vor den Leuten nicht schämt, dann wird man alles tun. Aber am Ende wird man nicht Gutes bekommen am letzten Tag. Weil die Strafe groß ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb hier, wenn du dich schämst, dann, aber wir müssen bitte unterscheiden zwischen Schämen, was gut ist, Schämen in der Wahrheit ist gut, und aber einschüchtern, das ist, was nicht gut ist. Manche denken, Schämen bedeutet nur, dass man nicht sagt, will ist. Oder dass man, sage ich jetzt, nur für sich selber ist. Das stimmt nicht, das ist kein Haya. Das ist kein Heil, das kann Feigheit sein. Feigheit, Gefühl sein. Zabarakallahu fikum, sagt man, schaut mal, Subhanallah, Aisha sagte, Rahimallahu Nisa al-Ansar. Möge Allah den Frauen von Ansar Barmherzigkeit schenken. Ihre Schamhaftigkeit hat sie davon nicht abgehalten, dass sie ihre Religion gelernt haben. Deshalb kam die Frau von Ansar zum Propheten. Und sie hat ihm Fragen gestellt. Die Männer trauten sich, solche Fragen nicht zu stellen. Natürlich, manche würden sagen, ach, was ist das für eine Frau? Nein! Sie wollte ihre Religion lernen. Deshalb hat sie die Fragen gestellt. Aber mit guter Art und Methode. Und nicht jetzt, dass sie zwischen den Leuten sagt, hey, hey! Möge Allah subhanahu wa ta'ala sagen, nein. Sie kam zu ihm und so weiter. Deshalb kam Sulaim. Schaut mal, schön. Sulaim kam zum Propheten, sag ihm, O Gesandter Allahs, pass auf, O Gesandter Allah, Allah schämt sich nicht vor der Wahrheit. Was ist, wenn die Frau feuchten Traum bekommt? Was soll sie machen? Der Prophet sagte, wenn sie das Wasser sieht, wie die Männer, dann muss sie sich waschen. Salama sagte, du hast die Frau bloßgestellt. Dass die Frauen auch solche Träume haben, nicht nur die Männer. Ma'az ibn Malik, er hat Zina begangen. Er kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er sagte ihm, ich habe Zina begangen. Pass auf, der kam zu ihm von hier, frontal. Der Prophet hat sich auf der rechten Seite gedreht, zur rechten Seite gedreht. Der kam von rechts. Oh Prophet, ich habe Zina begangen. Der Prophet hat links geguckt. Der kam, oh Prophet, ich habe Zina begangen. Der Prophet wollte woanders gucken. Der hat gesagt, oh Prophet, ich habe Zina begangen. Viermal. Der Prophet sagte ihm, ist dieser Mann verrückt? Allahu Akbar. Viele Leute verstehen das nicht. Der Prophet wollte, dass Ma'az weggeht. Er suchte für ihn eine Entschuldigung, damit er ihn nicht bestraft. Und der ist Oberhaupt der Muslime. Schau mal, der Prophet sucht was? Sucht Entschuldigung für ihn. Aber nicht, dass der Prophet sucht Belastendes für ihn, sondern Entlastendes. Der sagt, vielleicht ist er verrückt. Da hat er gesagt, ich bin nicht verrückt, aber ich habe eine Sünde begangen und ich möchte, dass du mich reinigst. Der Prophet sagte ihm, vielleicht hast du sie nur geküsst. Der sagt mehr. Der hat ihm gesagt, vielleicht war das so, mehr, bis der Prophet ihm ein Wort gesagt hat. Wenn wir das heute benutzen, dann werden die Leute uns sagen, ihr seid unerzogen. Natürlich auch, muss man aufpassen. Sollte man nicht Wörter benutzen, wenn die Menschen das nicht verstehen, erstmal beibringen und dann benutzen. Weil manche, die wollen damit sich cool machen. Ja, schau mal, wir machen die Sünde. Nein. Es gibt manche Sachen, da muss man aufpassen bei den Leuten. Was sagte der Prophet ihm dann am Ende? Der hat ihm gesagt, war das so? wie als ob man einen Eimer in einen Brunnen lässt, mit dem Seil, in Eimer im Brunnen. Und wenn man diesen Stab von dem Glas, wenn man Stab in Kuchel macht, damit man die Augen Kuchel macht, war das so? Der hat ihm gesagt, ja. Dann sagt der Prophet, bestraft ihn. Als sie ihn bestrafen wollten, er rannte weg. Aber die rannten hinter ihm. Der Prophet sagte, wieso habt ihr ihn nicht gelassen? Das bedeutet, der Prophet wollte, dass er gelassen worden ist und nicht bestraft werden sollte. Schaut mal, aber hier, der Prophet hat in diesem Fall keine andere Möglichkeit gefunden, außer bestimmte Wörter zu benutzen, damit jegliche Zweifelhaftigkeit hier wegfällt. Man sollte so sein. Barakallahu fikum. Man sollte seine Wörter beachten. Man sollte wissen, was man sagt. Man sollte sich vor Allah subhanahu wa ta'ala schämen. Und wenn man das macht, dann wird dein Iman stärker. Aber bitte nochmal. Manche sagen, ja, ich schäme mich. Ich schäme mich vor was? Du siehst die Leute, der trägt sein Bier und der trinkt das vor allen Leuten. Der küsst seine Freundin, wer er will. Der zeigt seinen ganzen Körper nackt. Jetzt kommt Sommer, bald, und ihr seht in den Gärten, wie sie nackt sind. Hier bei uns, ich weiß nicht, oder im Westen ist das so. Bei uns hier in Gärten, wenn das 27, 28 Grad wird, du siehst die Leute nackt, voll, nackt. Ja, nackt. Ja, die schämen sich nicht. Aber du schämst dich, dass du etwas für Allah machst. Aber schämen heißt, dass man Schamgefühl hat, dass man die Wahrheit sagt. Das heißt auch, dass man Weisheit hat. Sollte man die Lage betrachten, wie die Leute sind und so weiter. Mach nicht Schlechtes, aber schäm dich vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und deshalb man sagt, schäm dich. Und das Schöne ist, ja, schau mal, die Definition ist sehr gut. Das Schlechte meinen, das Gute praktizieren. Du erkennst die Gaben und du weißt, dass du Mängel hast. Und dann hast du Schamgefühl. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg Islam festigen. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Und der Unterricht ist somit beendet. Al-Dars intaha. Man arad an yadhab, fal yadhab. Die Brüder und Schwestern im Internet, wenn ihr Fragen habt, dann schickt eure Fragen an meine Person direkt. Alaykum as-salam.